Balken tanzen, and I look unheimlich gut. I have always gute Chancen. What say you denn da dazu? I stimme you zu, you are echt nicht schlecht. Ach ja? And your stimme ist ein Hit. Ja, nicht ja. I want to be deine Partnerin. Lässt sich drüber spieken. You sing for and I sing mit. Okay, but einer after dem anderen, ja? Oh, oh ja. Jo, die Wanne ist voll. Die Wanne ist voll. Juhu, let's go hinein. And tanz my mind. You have the badewanne that I want. Dee Dee, du makes me crazy. Darling, you and your Figur. Ach, nicht da. Komm, du sei doch nicht so lazy. Schmus mit me. Army one. You make me auch ziemlich heiß auf you. Oh, ja? High on you and you on me. Komm, mach dich free for me. Yes, tonight oder nie. Wie bitte? Yes, tonight oder nie. Du, die Wanne ist voll. Die Wanne ist voll. Die Wanne ist voll.